Schritt C, Übung 23. Mein Freund hat mir ein Fahrrad geschenkt. Ein super Ding. Wir haben auch schon eine Radtour gemacht. Nach Wien. Mein Freund hat dort einen Onkel. Der hat uns in so ein Wiener Café eingeladen. Das war toll. Fahr auch mal hin. Ich kann's dir nur empfehlen. Ich habe auch einen Prospekt von Wien. Ich zeig'n dir mal.